im Kopf wie Soldaten, im Herzen Pillen, geerdet wie Asphalt, aber fliegen wie der Pimp davon, diese Aura Beton. Und nur Gott bin ich dankbar für das, was noch kommt. Soldaten im Herzen gehen, geerdet wie Asphalt, aber fliegen wie der Wind davon, diese Aura Beton. Und nur Gott bin ich dankbar für das, was noch kommt. Ich bring den Tod von der Schippe, fressen deine Clique. Augen in meinem Rücken, die mich vor den Ratten schützen. Instagram-Noten posten Fotos von ihren Titten. Groupie-mäßig fremdficken, aber reden von Gewissen. Ich verfluche dein Business, Pisshände schütteln hintenrum, nennen sie dich Bastard, aber kleben an deinen Lippen, wie's mir geht. Ganz okay zwischen gut und beschissen, denn ich blute durch den Filzstift das allerletzte bisschen Verstand. Spuck dem Teufel in die Haare, keine Freunde bei der Bahn, trotzdem nie wieder arm. Wir wollen alle hoch, fliegen doch im Bauch bleibt die Angst. Ihre Asche fällt vom Himmel, weil so viele sind verbrannt. Die Freundschaft nix wert, wenn nur Geld dich noch satt macht. Fame zu Heroin wird und dein Ego zu einem Bastard. Was dann? Haltet lieber Abstand zu mir, was ich weiß, ich will niemals so werden wie ihr. Soldaten im Herzen killen, geerdet wie Asphalt, aber fliegen wie der Wind davon, diese Aura Beton. Und nur Gott bin ich dankbar für das, was noch kommt. Soldaten im Herzen killen, geerdet wie Asphalt, aber fliegen wie der Wind davon, diese Aura Beton. Und nur Gott bin ich dankbar für das, was noch kommt. Mathematik, denn fast jeder ist berechnet. Vom Gangster zum Banker, die Guten und die Schlechten. Statt Blut, Wasser, denn sie teilen nur die Reste. Sind nach 5 Minuten Brüder und nach 10 wieder vergessen. Der Horizont heute reicht von hier bis zur Toilette. Willst du einen guten Rat? Spar dir mal das Ratten. Doch von dem, was ich so hasse, bin ich leider wie besessen. Und bleib lieber mit meinem Hund allein als mit den meisten Menschen. Sie gaukeln dir die Sonne vor, auch wenn es grad regnet. Ich schau durch diese Scheißmaske direkt in die Seele. Durchleuchte jede Szene im Roman ihres Lebens und erkenne die Wahrheit. Zu suchen wäre vergebens. Weg von naiv, alles für mein Team. Doch meine Freundschaft muss man sich verdienen. Abheben ist gefährlich, denn man fällt zu tief. Und Respekt kriegt man nur, wenn man auf denselben Kopf. Die Soldaten im Herzen killen, geerdet wie Asphalt, aber fliegen wie der Wind davon, diese Aura Beton. Und nur Gott bin ich dankbar für das, was noch kommt. Soldaten im Herzen killen, geerdet wie Asphalt, aber fliegen wie der Wind davon, diese Aura Beton. Und nur Gott bin ich dankbar für das, was noch kommt.